Aus der Heiligen Schrift in der Übersetzung von Dr. Hermann Menge aus dem Jahr 1936. Die Offenbarung des Johannes. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Er hat sie durch Sendung seines Engels seinem Knecht Johannes kundgetan, und dieser legt nunmehr Zeugnis ab von dem Wort Gottes und dem Zeugnis Jesu Christi, von allem, was er gesehen hat. Selig der Vorleser und die Hörer der prophetischen Worte. Und selig alle, die das im Gedächtnis bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nah. Ich, Johannes, entbiete den 7 Gemeinden in Kleinasien meinen Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einem Königreich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Seht, er kommt mit den Wolken, und sehen wird ihn jedes Auge, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden um ihn alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Genosse, der ich mit euch teilhabe an der Drangsal und dem Reich Gottes und an geduldigem Warten auf Jesus. Ich befand mich auf der Insel namens Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Da geriet ich in Verzückung am Tage des Herrn und hörte hinter mir eine Stimme, gewaltig wie Posaunenschall, die rief mir zu: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, erblickte ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Menschensohn aussah. Er war mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand angetan und um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Sein Haupt und die Haare waren weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen wie eine Feuerflamme. Seine Füße glichen dem Golderz, als wären sie im Schmelzofen glühend gemacht, und seine Stimme klang wie das Rauschen großer Wasser. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete, wie wenn die Sonne mit ihrer ganzen Kraft scheint. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich lebe nun in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Schreibe nun auf, was du gesehen hast und was jetzt schon ist und was in Zukunft noch geschehen wird. Was das Geheimnis der 7 Sterne betrifft, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, sowie die 7 goldenen Leuchter. So wisse, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: So spricht der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Standhaftigkeit in Leiden und weiß, dass du Böse nicht zu ertragen vermagst. Du hast die Leute auf die Probe gestellt, die sich für Apostel ausgeben, ohne es zu sein, und hast Lügner in ihnen erkannt. Ja, du besitzest Standhaftigkeit und hast um meines Namens willen gelitten und bist nicht müde geworden. Aber ich habe an dir auszusetzen, dass du in deiner ersten Liebe nachgelassen hast. Denke also daran, von welcher Höhe du herabgesunken bist. Geh in dich und betätige deine erste Gesinnung wieder, sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht in dich gehst. Doch das hast du für dich, dass du das Treiben der Nikolaiten hassest, das auch mir verhasst ist. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baume des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: So spricht der Erste und der Letzte, der tot gewesen und wieder lebendig geworden ist. Ich kenne deine Bedrängnis und Armut, doch du bist ja reich. Ich weiß auch, dass du von denen geschmäht wirst, die sich Juden nennen und es doch nicht sind, sondern eine Gemeinde des Satans. Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir noch bevorstehen. Siehe, der Teufel hat vor, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr erprobt werdet und ihr werdet eine 10-tägige Leidenszeit zu bestehen haben. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet, dem soll der zweite Tod nichts anhaben können. Dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: So spricht der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, nämlich da, wo der Thron des Satans steht. Doch du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, nicht verleugnet, der bei euch ermordet worden ist, wo der Satan wohnt. Doch ich habe einiges an dir auszusetzen, denn du hast dort Leute unter dir, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak unterwies, die Israeliten zur Sünde zu verführen, nämlich Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. So hast du auch solche unter dir, die gerade so an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Geh also in dich, sonst komme ich bald über dich und will sie mit dem Schwert meines Mundes bekämpfen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna geben. Auch will ich ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name geschrieben steht, den außer dem Empfänger niemand kennt. Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: So spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße dem Golderz gleichen. Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Standhaftigkeit in Leiden und weiß, dass deine Werke in letzter Zeit noch zahlreicher sind als die früheren. Doch ich habe an dir auszusetzen, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich für eine Prophetin ausgibt und als Lehrerin wirkt und meine Knechte dazu verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Ich habe ihr eine Frist zur Umkehr gegeben, doch sie will sich von ihrer Unzucht nicht bekehren. Siehe, ich werfe sie aufs Krankenlager und stürze die, welche mit ihr buhlen, in große Trübsal, wenn sie sich nicht von dem Treiben dieser Frau abwenden. Und ihre Kinder will ich an einer Seuche sterben lassen. Dann werden alle Gemeinden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich will einem jeden von euch nach seinen Werken vergelten. Euch anderen aber in Thyatira, die solche Lehre nicht teilen, da ihr die Tiefen des Satans, wie sie behaupten, nicht erkannt habt, euch sage ich, ich lege euch keine Last weiter auf, nur haltet das fest, was ihr habt, bis ich komme. Und wer da überwindet und an meinen Werken bis ans Ende festhält, dem will ich Macht über die Heiden geben. Und er soll sie mit eisernem Stabe weiden, wie man Töpfergeschirr zerschlägt, wie auch ich solche Macht von meinem Vater empfangen habe. Und ich will ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. So spricht der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du stehst in dem Ruf, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke die übrigen Glieder, die nahe am Absterben sind. Denn ich habe deine Werke nicht vollkommen befunden vor meinem Gott. Denke also daran, wie du die Heilsbotschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und gehe in dich. Willst du aber nicht aufwachen, so werde ich wie ein Dieb kommen, und du sollst sicherlich nicht erfahren, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Du hast jedoch einige Gemeindemitglieder in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Diese sollen mit mir in weißen Kleidern wandeln, denn sie sind dessen würdig. Wer so überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich will seinen Namen nimmermehr im Buch des Lebens auslöschen und will seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: So spricht der Heilige, der Wahrhafte, der, der den Schlüssel Davids hat, der da öffnet, so dass niemand wieder zuschließen kann, und der da zuschließt, so dass niemand wieder öffnen kann. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir angebracht, die niemand zuzuschließen vermag. Denn du besitzt zwar nur geringe Kraft, hast aber doch an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich füge es so: Aus der Gemeinde des Satans, von den Leuten, die sich Juden nennen, aber es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dahin bringen, dass sie kommen und sich zu deinen Füßen niederwerfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Weil du das Wort, das zum geduldigen Warten auf mich mahnt, bewahrt hast, will auch ich dich bewahren und erretten aus der Stunde der Prüfung, die über den ganzen Erdkreis kommen soll, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald, halte fest, was du besitzt, damit dir niemand deine Krone raube. Wer da überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er soll seinen Platz dort nie wieder verlieren. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt. Auch meinen neuen Namen will ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: So spricht der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! So aber, weil du lau bist und weder warm noch kalt, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Weil du sagst: Ich bin reich, ja, reich bin ich geworden und habe nichts nötig. Und weil du nicht weißt, dass gerade du elend und bemitleidenswert, arm, blind und nackt bist, so rate ich dir: Kaufe dir Gold von mir, das durchs Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und deine schändliche Nacktheit nicht offenkundig werde, und Salbe zum Bestreichen deiner Augen, damit du sehen kannst. Ich strafe und züchtige alle, die ich lieb habe. So sei nun eifrig und geh in dich. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so will ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer da überwindet, dem will ich verleihen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mit meinem Vater auf seinem Throne sitze. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott der Vater und die himmlische Ratsversammlung im Thronsaal Gottes. Hierauf hatte ich ein Gesicht. Ich sah, wie eine Tür im Himmel offen stand, und die vorige Stimme, die ich wie Posaunschall mit mir hatte reden hören, sagte zu mir: Komm herauf, hierher, ich will dir zeigen, was künftig geschehen soll. Sogleich geriet ich in Verzückung, und siehe, da stand ein Thron im Himmel, und auf dem Throne saß jemand, und der Thronende sah wie Jaspis und Karneolstein aus, und den Thron umgab rings ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Rings um den Thron standen 24 andere Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Gewändern angetan waren und goldene Kronen auf ihren Häuptern hatten. Dabei gehen von den Thronen Blitze, Stimmen und Donnerschläge aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Throne. Das sind die 7 Geister Gottes. Der Platz vor dem Thron ist wie ein gläsernes Meer, wie Kristall, und inmitten des Thrones, und zwar um den Thron her, stehen 4 Wesen, die vorn und hinten mit Augen übersät sind. Das erste Wesen gleicht einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch, und das vierte Wesen gleicht einem fliegenden Adler. Die 4 Wesen haben ein jeder 6 Flügel und sind ringsum innen und außen mit Augen übersät. Und ohne Aufhören rufen sie bei Tag und Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und jedes Mal, wenn die 4 Wesen Preis, Ehre und Dank dem darbringen, der auf dem Throne sitzt, dem, der in alle Ewigkeit lebt, werfen sich die 24 Ältesten vor dem auf dem Throne Sitzenden nieder und beten den an, der da lebt in alle Ewigkeit. Und legen ihre Kronen vor dem Throne nieder mit den Worten: Würdig bist du, unser Herr und unser Gott, Preis, Ehre und Macht zu empfangen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie da, und sind sie geschaffen worden.